Kundgabe 2260. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.03.1942. Heer der Streiter. Fürchtet euch nicht. Der Wille, mir zu dienen, trägt euch Kraft und Gnade ein, und mein Geist wird in euch überströmen, auf dass ihr meinen Willen erkennet und ihr ihn euch aneignen könnt. Denn so ihr selbst tut, was mein Wille euch zu tun heißt, wird die Schwäche des Glaubens von euch fallen. Ihr werdet auch in der Liebe zu mir erstarken und die euch zuströmende Kraft verspüren als inneren Drang zur Liebetätigkeit, als Drang, für mich tätig zu sein und die Seelen eurer Mitmenschen zu retten aus geistiger Not. So wie ihr um das Seelenheil eurer Mitmenschen Sorge traget und ihnen Licht zu bringen trachtet, ist meine Liebe euch immer nahe, und ich stehe euch zur Seite, wo ihr meine Hilfe benötigt. Ich will euch ausbilden zu Streitern für mich, und darum müsstet ihr mir treu ergeben sein und einer jeden Aufforderung Folge leisten, die an euch ergeht. Und deshalb müsstet ihr auch auf meine Stimme hören und immer wieder versuchen, die Verbindung mit mir herzustellen, auf dass ihr sie vernehmet und also von meinem Willen wohl unterrichtet seid. Denn bald werde ich euch benötigen und mir das Heer meiner Streiter zusammenstellen. Und dann muss euer Glaube so stark geworden sein, dass ihr bedenkenlos ausführet, was ich euch zu tun heiße. Und deshalb nehme ich euch zuvor alles, was euch noch mit der Erde verbindet, auf dass ihr frei seid und nur noch mir dienet. Ich entziehe euch der Welt, so wie ihr diese überwunden habt, denn ihr sollt nun streiten für mein Reich, das nicht von dieser Welt ist, und müsset daher jede Bindung mit dieser Welt lösen. Doch ich will euch dies leicht machen, auf dass ihr nicht in Versuchung fallet. Ich will, dass ihr es mir dankt, dass ich euch von der Welt frei mache, indem ich euch nehme, was ihr mir zuvor freiwillig antraget. Ich will euch die Sorge abnehmen, auf dass ihr nur noch mir allein dienet. Denn das ist eure Aufgabe, dass ihr für mein Reich werbet und auf Erden wirket an meiner Statt. Die Liebe zur Menschheit soll euch antreiben, ihr zu helfen in der großen geistigen Not. Und dies könnt ihr nur, wenn ihr keiner Gefahr achtet, die euch durch Menschen droht. Nur mir allein sollt ihr untertan sein und mich allein fürchten. Vor Menschen aber dürfet ihr nicht zurückschrecken, denn ihre Macht ist gering, so ich meine Macht dagegen setze. Wer aber mir dienet, der wird stark sein und auch seine Feinde überwinden. Denn ich gebe ihm dazu die Kraft und stehe ihm selbst zur Seite, so sein Gedanke mich ruft. Und darum werdet nicht ängstlich und verzagt, sondern bleibet allzeit mir in Liebe treu ergeben. Dann gibt es nichts, was unüberwindlich ist. Denn ich selbst rufe euch zu. Fürchtet euch nicht, sondern glaubet an mich, an meine Liebe und meine Kraft. Amen.